4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, innerhalb derer ich mich unter anderem freue auf einen Sampler, eine Label-Compilation des britischen Labels True Thoughts, das bei mir in den letzten 2 Jahren relativ häufig eigentlich mit verschiedenen Veröffentlichungen vorgekommen ist. FKA Twix, die Britin mit ihrem Debütalbum, elektronische Tracks, aber auch hier und da so ein bisschen folky. So soll das heute laufen. Ich möchte extrem mellow anfangen. Zunächst mit dem Briten Submerse und seinem Album Slow Waves. Träge Wellen. Wellen, so träge sie auch sein mögen, sie kommen dann irgendwann doch an, und das gilt auch für dieses Album, das so wunderbar ist mit seinen skizzenhaften kurzen Tracks, die so abstrakten Downbeat darstellen, und das jetzt so ganz träge, aber ziemlich sicher auch in vielen großen internationalen Musikmagazinen landet und dort wirklich euphorisch besprochen wird. Submerse, Slow Waves, ein Titel daraus. We'll be right back. Live hier, vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze zu den Tracks, die hier gerade gelaufen sind, beziehungsweise anrollen. In der Reihenfolge war das ein älterer Titel von dem unverwüstlichen Pesce. Dann gerade verklungen das neue Album des St. Petersburg-Produzenten Bob. Und hier im Hintergrund rollt Zed Bias an.

got dope in the crib, and when I lay it down, that's dope. Some of my niggas too, woo, and some of them low. Niggas saying they don't see me, but they trippin', how you mean I'm on road? And I ain't gotta say no name, cause my nigga they know. We got dope in the crib, and when I lay it down, that's dope. Some of my niggas too, woo, and some of them low. Niggas saying they don't see me, but they trippin', how you mean I'm on road? No laces, plastic bag carrying, no toothpastes, iPhone, belt by Gucci, bands with loose chains and some car keys, to the Maserati, license plate read, God body, passenger side, only ride hot bodies, when we was young as we wanted short bodies, Cadillac con from the south side, army to army now, don't try to harm me now, it's my time, you can't alarm me now, I ball, bitches wanna palm me now, vacation in palm tree style, in the morning where the dimes be now, drinking lattes over breakfast, I pray and end it with an ashe. Cops say we looking for a nigga that's dressed nice. Seats be going way back like just ice. Black leather wearing justice on the collar. Changes we only ain't trusting in dollars. Try to get me, get wet like bed sheets. Poly with technique and let the text speak. Like the Nair conference, I rap off the head conscious. Freestyle free trap niggas from bondage. Every word you heard is bondage. 0087 on some bond shit. I'm out on bond. I'm out on bond. Prosperous chains, top notch dames. I'm out on bond. Prosperous chains, top notch dames. I'm out on bond. Prosperous chains, top notch dames. Fresh out the county, shoes with no laces, Los Padrinos to juvenile placement, officinos, the feds confiscated, back to that block with brains on the pavement, pay restitution, owed from the looting, took cause they did and you was influenced, your mind gone, life don't seem much bigger than your time zone, broke as the rich get richer, blunt burnt lips in a worn out liver, that's everyday living, guns everywhere chilling, got you feeling like this money coming sooner than later, till then I be running from the judge and the bailiff, crime committing cause these women love a man in Mercedes. I never safer when it's rainy. Hope Jehovah can save me while I'm out. Don't bind, trying to buy my time till I hit the main line in that cell confined. Preposterous chains, top notch dames. I'm out on bond. Preposterous chains, top notch dames. I'm out on bond. Prosperous chains, top notch dames. I'm out on bond. Prosperous chains, top notch dames. Preposterous chains, top notch dames. Classic rap music rolling in the range. Preposterous chains, top notch dames. Classic rap music rolling in the range. Paul White hier. Davor haben wir einen Titel aus dem neuen Album des Chicago Rappers Common gehört, Nobody's Smiling. Baby. like the breeze, float straight out of our lids. Them, they got booed by these hard rock Brooklyn kids. Us, floor rush, when the DJ booming classics. You dig the crew on the fattest hip-hop record. He tucks the kinks and sinks into the sounds. She frequents deep, fatter joints called undergrounds. Our funk zooms like you hit the Mary Jane. They flock to booms, man, Boogie had to change. Who freaks the clips with mad amount percussion? Where kinky hair goes to unthought of dimensions? Why's it so fly? Cause hip-hop kept some drama. When Butterfly rocked the light, new suede boomers. What about a cut? We push it off the corner. How was the buzz entire hip-hop era? Was fresh in fact since they started saying Audi? Cause funks made fat from right beneath my hood. The pooba of the styles like Miles and shit. Like 60s funky worms with waves and perms. Just sending junky rhythms right down your block. We beat to rap, what key beat to lock? But I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool like that. I'm cool. We be the chocolates, taps on my raps. She innovates after sweet and cat naps. He at the funk club with the vibrate. Them they be crazy down with the five link. It can kick a plan, then a crowd burst. Me, I be digging it with the bug burst. Us, we be freaking till dawn, peace and I. He gets a stranger smile, so I say hi. Who understood? Yeah, understood the plans. Him heard of it and put it to his hands. What I just flip, let borders get loose. How to consume all the beaches like juice. If it's the shit, we'll lift it off the plastic. The babes will go spastic, hip-hop games a classic. Pimp play a shop, it don't matter, I'm fatter. Axe butter how I zone. Man, Cleopatra Jones. And I'm chill like that, I'm chill like that. I'm chill like that, I'm chill like that. I'm chill like that, I'm chill like that. I'm chill like that. Yeah. We get you free cause the clips be fat for us. Them thug the jams and commence to going off. She sweats the beats and asks me cause she puffin'. Me, I got crew kids, seven and a crescent. Us cause a buzz when a nickel bets a dealt. Him, that's my man with the asteroid belt. They catch a fizz from the Mr. Doodle Big. He rocks a teeth from the Brooklyn Nine Pigs. The rebirth is slick like my gangster stroll. The lyrics just like Luke coming stacks and rolls. You used to find the bug in a box with Dave. Now he boogies up your stage, plats twist the braids. And I'm peace like that. I'm peace like that. I'm peace like that. I'm peace like that. I'm peace like that. Like that. I'm peace like that. I'm peace. Check it out, man. I groove like that. I'm smooth like that. I jive like that. I roll like that. Yeah, I'm thick like that. I stack like that. I'm down like that. I'm black like that. Yo, I funk like that. I'm fat like that. I'm in like that because I swing like that. We jazz like that. We freak like that. We zoom like that. We out. We out. We out. Im Jahr 1993 veröffentlichten die großartigen Digable Planets, ein Trio, ihr wunderbares Album Reaching und waren damit auch so etwas wie ein Meilenstein der in den 90er Jahren sehr stark verbreiteten, wie könnte man sagen, Verbindung, ja, zwischen Hip-Hop und Jazz, die so weit ging, dass alte Jazz-Koryphäen, ich entsinne mich noch gut, wie zum Beispiel der Kontrabassist Ron Carter, auf der Straße angesprochen wurden von jungen Kerlen und gefragt wurden, hast du Lust mal mit ins Studio zu gehen, diese jungen Kerle. In diesem Fall waren dann A Tribe Called Quest, um eben prägnante Basslines dann ganz persönlich einzuspielen, was auch passierte. Man denkt in diesen Tagen und Wochen erneut an die Digable Planets, weil einer der drei, der damalige Butterfly, heute zu den treibenden Kräften des völlig abgedrehten Seattle-Hip-Hop-Kollektivs Shabazz Palaces zählt, von dem es jetzt in den nächsten Tagen ein neues Album geben wird, aus dem ich im Laufe dieser Nacht natürlich noch Musik spielen möchte. Vor den Digable Planets habe ich Paul White, den britischen Sound Wizard, gespielt, der hauptberuflich, zumindest bis vor einiger Zeit, ob er das über all seine Aufträge, musikalischen Aufträge, die er inzwischen hat, noch tut, weiß ich nicht, bis vor einiger Zeit nach meiner Erinnerung für die britische BBC gearbeitet hat, als Master der Sound-Schnipsel des Soundarchivs zahlreiche Jingles komponiert, verfasst hat und im Grunde eher so nebenbei anfing, aus Hunderten von Samples seine eigenen Tracks zu bauen. Inzwischen ist dieser Mann so gefragt und international eine absolute Hausnummer. Sein neues Album erscheint auch auf dem renommierten R&S Records Label. Vorab gibt es einen Titel, den man nicht besser beschreiben kann, als Paul White selber das getan hat, nämlich oder umschreiben mit dem Begriff Opium Rock. Finde ich großartig. In Wahrheit heißt dieser Titel Honey Cats, Paul White, den ich eben gespielt habe. Vielleicht erlaubt mir, ich habe am letzten Sonntag fürchterlich viel geredet. Das seht mir bitte nach. Ich will mich heute unter allen Umständen kürzer fassen, möchte aber, das sei mir nachgesehen, natürlich noch ein, zwei Sätze zu Common sagen, diesem großartigen Rapper aus Amerika, dessen Karriere bis in die 90er Jahre zurückgeht, der, ich glaube, es sind so um die 10 Alben, immer mal wieder wirkliche Meilensteine, Marksteine gesetzt hat, auch mit seiner Verbindung hin zu Afrobeats, zu Afro-Jazz, mit der immer wieder neu hinzugenommenen Stimme seines Vaters, Pops, der auf diesem Album fehlt. Ich muss im Moment hier mit den Schultern zucken und hoffe, der alte Herr von Common ist nicht verstorben. Ich schließe das aber nicht aus, denn das war eigentlich über alle Alben gesehen so eine Faustregel. Das neue Album von Common heißt Nobody's Smiling, niemand lächelt. Es ist eine Verbeugung vor seiner Stadt, vor Chicago. Er geht in die Geschichte, er samplet zum Beispiel Curtis Mayfield. Er beschäftigt sich natürlich mit dem Phänomen der Gangs damals und heute. Und in einem Artikel um Common herum habe ich jetzt noch gelesen, dass die Gewaltspirale in Chicago wohl in letzter Zeit einen unheimlichen Drive nach oben genommen hat. Es muss zuletzt ein Wochenende mit insgesamt 84 Schießereien, ich rede von einem Wochenende und nur in Chicago, 84 Schießereien gegeben haben, dem insgesamt 12 Menschen zum Opfer gefallen sind. Das heißt auf diesem Album an einer Stelle, ich ging dreimal auf die Straße und ständig hatte ich eine Kugel im Körper. Also ganz so extrem statistisch gesehen muss es nicht, wohl nicht unbedingt sein, aber Rapmusik darf natürlich zuspitzen. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Ich mache weiter mit FKA Twigs. Was I just a

Gleich gibt's die Infos hier auf 1 Live um 23 Uhr und dann geht's weiter hier mit diesem kleinen Theater. Ich freue mich, wenn ihr gleich noch dabei seid. Bis gleich. We'll be right back. 1 Live 4. Ich möchte noch mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen auf die letzten Tracks, die ich hier gespielt hatte, bevor es dann weitergeht mit dem jungen Briten Dan Kroll, den ich zuletzt auf dem Apple Tree Garden Festival gesehen habe, den ich zuvor, wenn ich ehrlich bin, gar nicht kannte. Sweet Disarray, das Album, aus dem ich gleich Musik spiele, ist ja im Übrigen auch sein Debütalbum. Ein unheimlich sympathischer Kerl, unheimlich freundlich zum Publikum. Man glaubt ihm eigentlich jedes Wort, aber der Typ wirkt nicht die Bohne cheesy. Das ist so seine Natur. Ich fand ihn als Menschen, soweit man das beurteilen kann, extrem angenehm. Viele Songs hatten so die Leichtigkeit von Paul Simon Tracks. Dan Kroll, damit geht's ja gleich weiter. Ich habe gespielt Musik der Britin FKA Twigs, die ihr Album LP One nennt. Es ist in der Tat ihr erstes Album. Es gab vorher, nach meiner Erinnerung, 2, möglicherweise auch 3 EPs von ihr mit einem Sound, der hier und da doch wirklich sehr stark aus den 90er Jahren herüberweht. Als Referenzpunkte sei hier der Bristol Sound jenes Jahrzehnts genannt, um Formationen wie Portishead oder auch die lakonische Art und Weise, mit der Tricky in den 90er Jahren von Bristol aus gemeinsam mit Martina, seiner damaligen Sängerin, die Welt verzaubern konnte. Das ist ein Album, das immer wieder völlig neue und eigene Korridore schafft. Kein Album, das man mal so eben hört und womöglich auch nur schwierig in größeren Gruppen hören kann. Dazu reißt es einen gewissermaßen immer mal wieder aus dem Stuhl, weil FKA Twigs unheimlich geschickt mit vermeintlich niedrigen Tempi arbeitet, aber so untenrum laufen schon schnelle Beats, die dann oft überfallartig nach vorne gezogen werden, so dass es immer so echte Brüche, so überfallartige Bewegungen in der Musik gibt, die ansonsten ein sehr verwehtes Outfit hat. Das ist ein sehr eigenes, unheimlich spannungsstarkes Album. Danach habe ich gespielt Musik aus dem neuen Album des New Yorkers Faulty DL, In the Wild heißt das, und kommt mit sehr unterschiedlichen, mal abstrakt elektronischen, mal Breakbeat verspielten Titeln daher. Der Mann hat auch ein Händchen für Jazz, nennt nicht umsonst einen seiner Titel Jazz Shit. Und abgeschlossen habe ich die ganze Sache mit einem Musiker, der aus Bielefeld stammt, mittlerweile in Berlin lebt. Wer sich in Bielefeld für Fußball und Musik interessiert, der soll nicht ganz so traurig sein. Die Bielefelder haben ja eine Klatsche bekommen gestern. Unfassbar. 1-5 zu Hause. Aber als Trost gewissermaßen der Sieren, den ich gespielt habe, den es von Bielefeld inzwischen nach Berlin verschlagen hat, das ist ein richtig guter, mit sehr vertrackten, ausgeklügelten Beats und durch die Bank guten und fesselnden Sounds. Seine erste EP unter eigenem Namen Sieren eben trägt den Titel The Convoluted Truth, umfasst 4 Titel, von denen ich einen gespielt habe. Vorhang auf für Dan Kroll. So many wrongs, did I waste it all?

Musikalisch sind wir gerade in Neuseeland. Dieses Duo, das ich eben gespielt habe und jetzt spiele, an dem habe ich den Narren gefressen. Seht mir bitte nach, dass ich hier über den Gesang quatsche. Ich bin auch schon durch. Die beiden nennen sich, aus Neuseeland kommt, Electric Wire Hustle. Mehr zu ihnen gleich.

Wir sind hier bei 1 Live 4 bei Titeln, die an der 9-Minuten-Grenze kratzen, so wie dieser das hier gerade getan hat, bin selbst ich, obwohl ich hier ja gerne mal längere Tracks spiele, geneigt, schon mal zu sagen, ach komm, jetzt ziehst du mal etwas vorher den Titel runter. Aber das ist so ein smarter, cooler, abgesackter Track. Habt ihr das gemerkt? Also ich hätte mich irgendwie schuldig gefühlt, wenn ich hier vorzeitig rausgegangen wäre. Der Titel stammt, Achtung, von The Far Out Monster Disco Orchestra. Da ist eigentlich alles drin, sogar der Name des betreffenden Labels, auf dem dieses Album erschienen ist. Das kommt aus England, heißt Far Out und hat seit jeher einen sehr guten Draht nach Südamerika, insbesondere Brasilien. Und da Rio de Janeiro von diesem Far Out Label ist auch im letzten Jahr ein großartiger Brasil-Sampler erschienen, den ich hier verschiedentlich gerade auch in Zusammenhang mit der Fußball-WM gespielt habe. Hier sind, das darf man wörtlich nehmen, Dutzende von Musikern, die allermeisten aus Rio stammend, lebend dort versammelt worden. Ein unfassbares Projekt, das sich natürlich der Disco-Musik, Disco-Jazz, Disco-Brasil-Musik widmet. Neben der normalen in An- und Abführung CD gibt es auch eine Remix-CD, an die ich mich jetzt mal hier bewegt habe. LTJ Experience ist der oder sind diejenigen, die den Titel Dead Dance vom Far Out Monster Disco Orchestra remixed haben. Davor habe ich mir die Freiheit genommen, zwei Titel in einer Linie von einem neuseeländischen Duo zu spielen, Electric Wire Hustle. Es gibt eine neue 12er mit zwei A-Seiten gewissermaßen, Look in the Sky ist ein Titel, den ich gespielt habe, von diesen beiden, die eine famose Mixtur aus Soul, Hip-Hop, gebrochenen Beats und sehr überraschenden Drehungen und Wendungen in ihren Tracks verwenden. Und die auf der 12er zuvor, die ich dann anschließend ins Spiel brachte, von dem großartigen britischen Produzenten Ellie Fino in Richtung verquere Hausmusik remixed worden sind mit dem Titel If These Days Are The Last Days. Ich möchte diese beiden Electric Wire Hustle unbedingt auf der Agenda behalten. Es gibt so großartige Musik aus Neuseeland. Fragt bitte nach bei Stefan Reichmann, dem Hauptverantwortlichen des Haldern Pop Festivals, das ins Haus steht. Am nächsten Wochenende beginnt mit dem Donnerstag. Ich glaube, einer seiner absoluten Lieblinge kommt aus Neuseeland. Und das ist der kleine Conan Moccasin, der zum wiederholten Mal auf der diesjährigen Festivalausgabe vertreten sein wird. Es gibt einen sehr geschätzten Musikkenner und Betreiber eines Labels in Köln. Melting Pot heißt dieses Label. Oliver von Felbert ist die treibende oder eine der treibenden Kräfte dahinter. Und ich werde nie vergessen, es ist schon ewig lange her. Er selber wird sich möglicherweise nicht mehr dran erinnern, als ich mit ihm mal über britischen Hip-Hop, britische Rap-Musik gesprochen habe. Da sagte er, damit kannst du mir weggehen. Die rappen alle, als hätten sie heiße Kartoffeln im Mund. Ich fand dieses Bild so großartig, dass ich es bis heute so mit mir herumtrage, nie vergessen habe und immer daran denken muss, wenn ich Rodney P. höre, aus England, der rappt nämlich tatsächlich, als hätte er heiße Kartoffeln im Mund. Und immer wenn ich ihn höre, denke ich, schluck's runter oder spuck's aus. Es ist unfassbar, aber ich mag ihn nun mal sehr und wir haben ihn vor den beiden Titeln Electric Wire Hustle haben wir ihn gehört. Ich glaube, unverkennbar für all diejenigen unter euch, die dieser Sendung schon länger folgen, denn ich habe ihn oft genug eingesetzt. Wenn so richtig Remy Demi um ihn herum ist, eine Big Band mit Bläsern, eine Sängerin, die ihn unterstützt, Harley Blue hieß die, dann fühlt er sich am wohlsten, wenn er so hin und wieder mal ganz faul, oldschool-artig so ein paar Zeilen dazwischen rufen kann. Der Track, den ich gespielt habe, Success, findet sich ebenfalls auf der hier schon angesprochenen Label Compilation des britischen True Thoughts Label Shapes Rectangles heißt das. So, ich hatte Haldern erwähnt. Ich will jetzt nicht hier eine Stunde lang Bands spielen und womöglich irgendwelche Überraschungen liften, soweit das überhaupt heutzutage noch möglich ist, bezüglich von Bands, die dort spielen. Es sind ja so viele. Auf eine, die ich bisher nicht wirklich kannte, freue ich mich. Trampled by Turtles sind eine amerikanische Band, die so Folk Bluegrass-Musik spielen und einfach auf ihrem aktuellen Album Wild Animals wirklich auch großartiges Songwriting betreiben. Trampled by Turtles auf dem diesjährigen Haldern Pop Festival aus ihrem Album Wild Animals, hier der Titel Hollow. That the world was dying, that the birds outside, they never sang for us. Winter time and snow, and patiently lying. For us, hollow, got things to do. There's other things on my mind. There's other things on your mind. There's other things on your mind. So close the fucking door. So see you later. they just get worn down. Wir sind hier bei 1Live4 und haben gerade ein Lied gehört, ich will ehrlich sein, zu dem ich fast heulen könnte. Ich tue es natürlich nicht und hab's auch nicht getan, als dieses Lied im Verbund mit weiteren Songs herauskam im Februar dieses Jahres. Verantwortlich sind die New Bumps aus den USA, hinter denen Donovan Quinn steckt auf der einen Seite und vielleicht etwas bekannter Ben Chesney, nicht zuletzt durch seine Arbeit mit den Six Organs of Admittance. Das, was ich so mag, so gebrochene Songs, die aber trotzdem in der Lage sind, unfassbar auch weitschweifige Melodien zu kreieren und so rühren halt. Ich werde nie vergessen, dass im Zeitraum Februar, als ich dieses Album des Öfteren gespielt habe, ich es privat extrem viel hörte und dann, es ist ja kaum was los hier nachts bei uns, bei 1Live, es sind nicht viele hier. Aber es kamen zwei Leute plötzlich rein, die hatten in den Fluren, in den anderen Studios dieses Lied gehört und wollten unbedingt wissen, wer das ist. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut, dass es eben auch andere Menschen, sind wir ja hier, Menschen gibt, denen das gefiel. Ich bin deshalb etwas ausschweifend, weil ich, schlag mich bitte tot, es ist aber so, weil ich bei dem Album von Angus and Julia Stone bisher noch nicht so den richtigen Zugang gefunden habe. Das habe ich eben gespielt, es ist von Rick Rubin produziert worden, der über Dekaden eigentlich der Mann für solche Sachen war und möglicherweise immer noch ist. Das müsste man mal in einer längeren Diskussion klären. Beim Hören des Albums, viele Stücke sind mir ein bisschen zu stromlinienförmig. Der Track, den ich gespielt habe, der fällt so ein bisschen raus. Da dürfen so einige Sounds mal über den Tellerrand gewissermaßen in den Gesang reinfallen und dem Ganzen so ein windschiefes Outfit verpassen. Dieser Song, er heißt Other Things, ist so ein bisschen, na, ich hab's gesagt, er fällt so ein bisschen raus. Als ich das Album hörte, kam mir so der eigenartige Gedanke, dass die Black Keys, Dan Auerbach und so, vielleicht inzwischen doch die etwas smarteren Produzenten sind als Rick Rubin. Aber das war nur so ein Gedanke. Ich bin Rick Rubin so lange gefolgt, will ihn hier jetzt nicht schlecht machen, aber wie gesagt, mir fehlt im Moment noch der Zugang. Was haben wir? Die Trampled by Turtles. Ich möchte die Reihe der Lieder fortsetzen, die wir hier in den letzten Minuten gehört haben, mit einem neuen Song aus dem Beck-Album, Song Reader. Das ist eine schwierige Formulierung, denn dieses Album gab es, beziehungsweise gibt es schon seit längerem auf Noten und nur dort. Wer immer Lust hatte, die Songs zu spielen, der konnte das über die entsprechende Website, wo Beck diese Songs eingestellt hatte, tun. Er selber hat sie nie aufgenommen, zumindest nicht veröffentlicht, und gibt die Songs jetzt an eine ganze Reihe anderer Sänger und Sängerinnen, Freunde, Jack White zum Beispiel, Jeff Tweedy, auch eher unbekannte Namen. Das Merkwürdige an diesem Album ist, dass ich so richtig hellhörig werde, ohne zu wissen, wer jetzt welchem Song die Stimme gibt, bei einem Lied, wo ich dann hinschaue und sehe, oh, das ist Beck selber. Es ist der Song Heaven's Ladder, den ich entsprechend auch spielen möchte, aus einem Album, das mich auch nicht so hundertprozentig bis hierhin kickt. Beck. Look up Heaven's Ladder, see the angels climb. Eyes are full of stars and their heads in the clouds. Oblivious to danger with the failure to keep both feet on the ground. And when the sun sets on you, then you go. When you're shackled to the shadow and the goals, you could learn to leave your long lost days alone. Down below, where there's nowhere else. someone else's answers if they can. 'Cause cheating's better than guessing when the answer is that there's none to be had. And when the sun sets on you, then you go. When you're shackled to the shadow and the ghost, you could learn to leave your long lost days alone. Down below, down below, where there's nowhere else to go. Just as far as nowhere, and then you're on your own. Without you, hier kommt der Pixie Lord. gleich die Infos hier um 24 Uhr, dann geht's weiter mit 1 Live 4. Das ist Lovely Submerse. Fingern völlig falsch im Mischpult herumgespielt. Nur gut, dass ich kein Pianist geworden bin, würde doch gelegentlich falsche Taste da anschlagen. Wenn ich in den letzten Jahren hier immer häufiger mal mit dem Begriff Beat Science hausieren gegangen bin, dann waren an diesem Begriff häufig genug Namen gekoppelt wie Flying Lotus aus den USA oder der Schotter Hudson Mohawk, dessen aberwitzige Skulpturen so weit gingen, dass er sich zum Beispiel auch sehr früh schon dem Genre Trap gewidmet hat, mit der Formation oder mit der Crew Tonight ohne die Vokale. Hudson Mohawk wird im Herbst eine neue EP veröffentlichen, Chimes heißt die. Den Titeltrack habe ich schon hier, den würde ich jetzt gerne spielen. Der ist unglaublich, denn er hat, so will man glauben, überhaupt keine Bewegung. Ist irgendwie so ein bisschen cineastisch, hat einen merkwürdigen Humor, wir werden das hören. Achtet mal auf dieses Bellen, bei dem ich bis jetzt noch nicht genau weiß, ist das wirklich ein Hund oder ist das ein Mensch, der auf täuschend echte oder verballhornende Art einen Hund nachmacht? Ich habe also fürchterlich viele Fragezeichen bezüglich dieses Titels, aber eins ist mir klar. Man kann ihn nur am Anfang spielen. Er hat so etwas Hymnenhaftes. Und da wir den Anfang haben, gewissermaßen eines neuen Tages, ist also der erste, ich mache das mal wirklich ein bisschen feierlich, der erste Titel im 1Live-Programm des 4. August, ein Titel von Hudson Mohawk, nämlich eben Chimes. Hier ist er. We'll be right back.

Endlich mal wieder was mit Ausrufezeichen von der Britin Iconica. Kein Zufall, dass Steve Goodman vom Hyperdub-Label gesagt hat, mit den Tunes, die sind so stark, da kommst du sofort zurück auf mein Label. Zurück auf Hyperdub, die Position-EP von Iconica mit ihren typischen Melodiespiralen, die sie hier hin und wieder einwirft und mörderisch kratzigen Beats zumindest. In diesem Track einer von 5 oder möglicherweise auch 6 auf der EP. Ich kann das gerade nicht exakt sehen. Die Position-EP von Iconica, die jetzt rauskommt. Hier kommt erneut der Kanada-Rapper Trey Mission. You see me with some trappin' ass niggas. Trappin' ass, I be with some trappin' ass niggas. Trappin' ass, this is for my trappin' ass niggas. Trappin' ass, tryna get this money all day. Choppers in the hallway, talking trappin' ass niggas. Talking trappin' ass, I be with some trappin' ass niggas. I be with some trappin' ass, this is for my trappin' ass niggas. This is for my trappin' ass, tryna get this money all day. Choppers in the hallway. Trapping ass, it's the life that we chose. I did a good job when it came to concealing my pain, but it's likely it shows. Trust me, I know what it's like being broke. Niggas hate, so they wanna fight me and throw shots online, cause I'm hot online. Till I pull up with a nigga that's not online. If he's not one of mine, he's likely a foe. Living as a young black boy in a system. They try to lead me to Christ, but I dissed him. He was too distant. I couldn't relate to his pigment, but I still soaked in the wisdom. My niggas been through it all, where's his been? Stole a connect from a has-been. Just trying to get to a key like an admin. Throwing back beans like popping an aspirin. Trust me, there's no stopping the trapping. If money is a common attraction, let it go around, can't stop the reaction. I just wanna be on top of the fraction. Living so fast, if I stop, then I'm crashing. One more time, I just wanna be on top of the fraction. Living so fast, if I stop, then I'm crashing. Trapping ass niggas, trapping ass. I be with some trapping ass niggas, trapping ass. This is for my trapping ass niggas. Trapping ass, trying to get this money all day. Choppers in the hallway, talking trapping ass niggas. That's what I came up with. I got friends that came up quick. Some of them fell, but they came up rich. If you ask anybody on the strip, they'll tell you. A few had a plan that fell through. They pressed trigger, but they've taken the L2. Stand right next to the grocery and sell food. Imagine the irony as you banter and trade for the ivory. I was wondering deeply what I could be if I had crack dealer inside of me. I never knew my dad, but he knew this life. Either way, he'd still take pride in me. He told me to watch my friends, but I told him it's cool, they'll ride for me. No lie, me and my niggas, we be getting so high. Still on point, gotta keep a close eye. Couple of them got it, but you wouldn't guess which. We don't want no problems, but we keep it close by. If money is a common attraction, let it go round, can't stop the reaction. I just wanna be on top of the fraction. Living so fast, if I stop, then I'm crashing. Trapping ass niggas, trapping ass. I be with some trapping ass niggas, trapping ass. This is for my trapping ass niggas, trapping ass. Trying to get this money all day. Choppers in the hallway, I'm talking trapping ass niggas. While these niggas talk shit, me and my team working. I told my G, turn off the TV. I don't wanna see Miley twerking. You smell that dro? Was it tickling your nose? Yeah, man, that's my weed burning. You feeling the wave? What you like, what you see? Yeah, man, that's my team surfing. Spent years in T, trying to stay away from the feds and the DVLA. Forget the Hollywood dream. Now I jump in the Benz if I wanna see LA. Told mummy that I'm gonna be okay. Living in peace, can't thank God enough. Amen. Now they're telling me that they want the old Skepta. Fuck the old Skepta. He shouts too much and he can't write better than the new me. Niggas talk shit, but they never knew me. Look at all the bullshit I've been through, G. So-called beef, but they never shoot me. A billion girls in the venue to see, but I step into the club, a man turned groupie. He didn't wanna fight me like you said you would in your tweets. Now you see me with some trapping ass niggas. Trapping ass, I be with some trapping ass niggas. Trapping ass, this is for my trapping ass niggas. Trapping ass, trying to get this money all day. Choppers in the hallway, I'm talking trapping ass niggas. Talking trapping ass, I be with some trapping ass niggas. I be with some trapping ass. This is for my trapping ass niggas. For my trapping ass, trying to get this money all day. Choppers in the hallway, trapping ass niggas.

1Live4, schöne Grüße aus dem Frittenbude-Lager. Jakob Hegelsberger nämlich ist dort eigentlich Mitglied, nennt sich nebenbei noch unter Pseudonym Kalipo. Hat als Kalipo diesen Track veröffentlicht. Yaruto heißt er und kommt hier im Remix von Midimum. Und hinter Midimum steckt ein Bandkollege, Martin Stehr, ebenfalls von Frittenbude. Starker Track. Thank you. Wir hören hier auf den letzten Metern den Franzosen Rodriguez Junior, der, glaube ich, noch nie in seinem Leben eine schlechte Hausnummer produziert hat. Persistence of Vision ist die neue 12er. Es gibt ein paar Remixe. Das Original gefällt mir am besten. Rodriguez. Ich will versuchen, so nahtlos wie eben möglich, getreu dem Motto Slow Down the Music, mal ein bisschen runter mit den Beats, hinzukommen zur Seattle Crew Shabazz Palaces und dem neuen Album. Ja, ist es nun ein Duo, ist es ein Kollektiv? Das wird in allen mir zur Verfügung stehenden Artikeln sehr vage gehalten. Und das ist auch kein Wunder. Ich habe ein schon einige Jahre altes Interview von Shabazz Palaces mit der Internetmusikbibel Pitchfork aufgetrieben, wo auch die Frage an Palacio Lazaro ergeht, den wir heute schon als Butterfly mit seinen Diggable Planets aus dem Jahr 1993 gehört haben. Die Frage, sag mal, wie viele Leute seid ihr eigentlich und wer seid ihr? Wo er in dem Interview dann sagt, das ist aus meiner Sicht nicht der Punkt. Wir sind alle gleich und wer von uns was tut, das spielt eigentlich keine Rolle. Entscheidend ist das Resultat. Nehmen wir als Köpfe einfach mal Butterfly alias Palacio Lazaro, wie er sich jetzt nennt, und den Produzenten Fly Guy. Diese beiden kreieren einen kosmischen Hip-Hop, der insbesondere bei Butterfly alias Palacio Lazaro zeigt, was er nicht kann und worauf er es auch offensichtlich überhaupt nicht anlegt, auf die berühmt-berüchtigte Punchline oder die Punchlines. Er schlängelt sich so durch, er gibt kurze Kommentare, bewegt sich so eher lakonisch in den Tracks, denen das ausgesprochen gut bekommt, in diesen vollen Welten mit zahllosen Synthesizern gefahren. Ich finde dieses Album ganz großartig. Es heißt Lee's Majesty, Majestätsbeleidigung. Die Shabazz Palaces sind auf dem Sub-Pop-Label mit ihrem experimentellen Hip-Hop. Auch das hat vor, ich glaube, es war vor 2 Jahren, als diese Zusammenarbeit erstmals in einem Album gipfelte, bereits für Aufsehen gesorgt. Hier 2 Tracks in einer Linie aus dem neuen Shabazz Palaces Album Lee's Majesty. Mimicking God's power. Known on the throne, with your own light of home. Fully charged from the stars. On light through the cars. Sinister motifs, sinister moves, sinister shine off, sinister moves, sinister hearts, rise, sinister throws, sinister ranks, sinister crew. This all I hear from me to you. Started off rude, I finished smooth. His tools crew, our minds is fluid. Mirror, please tell him he's the dude. Princess claim, but I'm not sure. Tell him his bitch, bitch, that's my crew. Tell him the time to show and prove. Lottery when the peach is true. Model be dog to teach his rule. In the jungles, I'm follow through. Every down is an audible. Cause every style I ride can swallow whole. Some in old mind, some outright stole. Some of them foes, some be your bro. This another fly one, y'all blow. Corny ass folks all rolling dough. Crimping on top, cause pay bro. My business is incalculable. My talcum whips, my falcon sword. Pimpish passion is palpable. Huey Lee's and Malcolm flow. Intimacies, I doubt you know. Down in them grooves, you can't even go. Fucking with me, she stays in glow. Parallel lives and magic. All of our stories told in codes. From a future's past platoon, brought forth in rhymes. A secret memory, a way better time. Where we just raising high. lesson in this shit. You could back us against the wall. You hit that clip, another clip. I'm asking, where did it go? What happened to my folks? Beauty bought by empty court. Loving what you thought. I can't understand why we couldn't hold sway and place ourselves behind all these things we paved the way. Plus, when they laugh in your glow, they smile. Kings running through something, bishops in the style. Jealous relics, no code, betrothed. All his accolades on self bestowed. He plied his talents through the mat, through mill, but never tell us what's behind. Don't drink, don't smoke, don't drink, don't sniff, don't toke, don't stress. I was raised to figure that's your rat. Between hell and high water, he throws incandescent river. I just glow and flow. Well, I just got choked. I can no longer mention to y'all sensible. Them words like bikes and then chilling. Biting meant that you were stealing and illing. And so thusly, you was definitely not chilling. They wouldn't fuck with you, just fuck with the real one. We had sayings called like 52s and fair ones. Y'all just got it on, you ain't have to kill, huh? Now it's calibers for bullshit you air, huh? And your music make us real niggas tear up. Now my girlfriend named it B-more was Treva. And her door knockers was bamboos, believe that. And our two-tone leads, of course, that was creased up. Seen the guard that put Dan down and trucked up. The type of MC you be back then is sucker. Nines call them honey dips, gold and gray money clips. Selling out was not the lick, covered not another click. Wasn't cool just cause you rich. Bang shot feathered hers, black and Puerto Rican stars. Twin rock the fattest purse, the Chigre polos, Britishers. Maximus was kitted up. Yeah. Es liegt doch auf der Hand, dass sich zum langsamen Ende der Sendung hin harmonische Töne anschlagen möchte, um sicherzugehen, dass wir alle harmonisch natürlich auch in die Woche und durch die Woche und gesund bleiben und so weiter und so fort. Wir sind noch nicht am Ende. Das war der Versuch eines Übergangs von Vesper Town, den wir hier gerade mit seinem leicht verkitschten R&B-Titel Fancy im VIP-Remix gehört haben, hin zu meinen Freunden von Die Sterne mit dem Titel Mein Sonnenschirm umspannt die Welt. Dies war nicht mein erster Shitstorm, vielleicht wird es nicht mein letzter sein, doch mein Sonnenschirm umspannt die Welt. Findet mich zu unverschämt oder mein Gesang wär schief, ihr findet meinen Sex zu offensiv. Ich sollte einen Platz einnehmen, der mir mehr angemessen wär. Ihr würdet gerne anderen quält, rechne ich mit dem, was für mich zählt in meiner sagenhaften Art. Ich würde gern noch nicht sterben und euch damit zu ähnlich werden, mein Sonnenschirm. Und Wunderbar. Das wird euch vielleicht überraschen, aber The John Steel Singers aus Brisbane, Australien, die wir gerade gehört haben, mag ich wirklich mit ihrem ausgesprochen farbenfrohen, teilweise so ein bisschen freakigen Pop. Everything's a Thread ist das Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Davor die Sterne, die im Herbst ihr neues Album veröffentlichen werden, bei denen ich immer ein bisschen genauer hinhöre im aktuellen Song. Vorab gibt es den Mein Sonnenschirm umspannt die Welt. Kicken mich die Schüttelrohre, die da hinten im Song ziemlichen Alarm machen, und dieser in der Tat schiefe Gesang von Frank Spielker, den er ja auch thematisiert. Irgendwie ist das so ein kaputter Schlager, den sie da hinbekommen haben. Denn die Melodie hat schon so etwas Schlagerhaftes. Im nächsten Leben möchte ich vielleicht Boulevardjournalist werden, von den großen Partys und den Prominenten in aller Ausführlichkeit berichten. So, in diesem Leben kann ich das nur am Rande tun, denn die aktuell angelaufene Schuhmesse in Düsseldorf feierte am Dienstag mit einer großen Promi-Party gewissermaßen den Anfang. Da war Beth Ditto, die einige Songs gespielt hat, für sündhaft teures Geld, wie man sich erzählt. Und ihr guter Freund, der junge Fotograf Gerrit Starschewski vom Niederrhein, war auch da, auch mit seiner Ausstellung Dancing Shoes vertreten. Beide kennen sich und schätzen sich schon eine Weile, wollten auch gemeinsam auf dem roten Teppich stehen. Das aber wollten einige Ordner nicht und mühten sich nach Kräften, den ja doch auch recht kräftig gewachsenen Gerrit Starschewski vom roten Teppich wieder runterzuziehen, was ihnen dann am Ende auch irgendwie gelang. Und einer der Zeugen dieses Vorfalls war, ja, Frank Spielker, den wir da eben gehört haben. Ich schaue mal auf die Uhr, nicht, dass ich hier bis 1 Uhr durchquatsche. Das tue ich nicht. Wir haben noch 3 Minuten. Mein Name ist Klaus Vier. Bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt wirklich von links, vom Herzen kommt, alles Liebe und Gute für die anstehende Woche. Wer kann, wer die Möglichkeit hat und zum Haldern Festival fährt, dem wünsche ich natürlich auch viel Spaß, tolle Konzerte, nette Kontakte. Und ansonsten kann ich sagen, wir werden hier auf 1Live über dieses Festival, wie wir das in all den Jahren zuvor getan haben, natürlich in aller Breite und Ausführlichkeit berichten. Also, alles Liebe, alles Gute. Wer schließt die Tür? Natürlich Trans M mit Musik aus ihrem kommenden Album Volume X. Ich bin raus.